Münster Hilstrup 3 Kilometer, A3 Frankfurt-Oberhausen zwischen Dreieck-Heumar und Kreuz Leverkusen 6 und A5 Basel-Frankfurt zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Durlach 9 Kilometer, nur eine Spur frei, sowie zwischen Darmstadt und Weiterstadt 3 Kilometer. Deutschlandfunk. Hörspiel. Der Schriftsteller Werner Fritsch ist für seine literarische Arbeit bereits mit namhaften Preisen geehrt worden, für seine Romane, aber auch für seine Radioarbeiten. So erhielt er für Sense 1993 den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Für das 2006 ausgestrahlte Stück Enigma Emmy Göring wurde er mit der Auszeichnung Hörspiel des Jahres und mit dem ARD-Hörspielpreis bedacht. Auch in seinem neuesten Hörspiel geht es Werner Fritsch um die Barbarei des Nationalsozialismus. Aller Seelen spielt zunächst auf einem Bauernhof in Kärnten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier lebt die junge Christa mit ihrer Familie. Der Nazi-Geigenbauer wirbt um die junge Frau, doch Christa liebt den Partisanen Stefan Kaiser. Es ist eine verhängnisvolle Liebe. In der Regie von Götz Fritsch spielt ein hochkarätiges Ensemble, unter anderem Elisabeth Ort, Cornelius Obonja und Harald Krasnitzer. Der Kritiker Rafik Will feierte Stück und Inszenierung als eines der mitreißendsten und bewegendsten Hörspiele der jüngeren Zeit. Im Anschluss an das Hörspiel stellt Ihnen Karl Lippegaus unter dem Titel Luminosa Neues von musikalischen Grenzgängern vor. Aller Seelen, Hörspiel von Werner Fritsch. Musik Peter Keitzer, Regie Götz Fritsch. Die Brust ist immer noch ein Steinbruch. Und das Herz immer noch ein Wundloch, wo der Tod hat fest in der Faust seit einer Ewigkeit im Grund. Ob er es mir gar abdrucken tut? Und die Stern alle, Vater? All die Sterne heißen Milchstraße. Neulich der Fluss voller Phosphor hat gebrannt in der Nacht. War auch wie so eine Milchstraße. Wie sind die Sterne Milch? Aber du bist da jetzt, Kind. Oder sehe ich nur mehr meine Toten? Immer wieder geht mir fein alles unter im Nebel. Alles verschwimmt mir vor die Augen. Ich sehe dich nicht mehr gescheit. Es wird ewig finster grad. Aber wenn ich die Augen zumache, stehe ich unter Stern. Und meine Toten. Wie lauter Sonnenblumen sind's. Die Stern. Oder sind wir lauter Äpfel aus Gold. Und die Nacht ist ein ewig großer, schwarzer Baum. An einen Stern hinlangen, tue ich, wenn ich groß bin. Und ich reiß die Augen auf wieder, aus Angst, die Sterne stürzen irgendwann mal herab auf mich. Und erschlagen alles. Die Sterne? Da wohnen die Toten. Und was tun die Toten? Die schauen auf uns. Bin ja schon so ewig oft dem Tod von der Schaufel gesprungen. Ewig oft. Im Krieg, im KZ und bei dem Raubmord am Wolfi. Selbmals habe ich schon inwendig mein Kreuz gemacht gehabt, Kind. Wieder sehe ich, wie der Vater stehen tut und der Stern. Und mein lieber Bruder, er ist noch ewig klein. Was ist? Die Oma ist tot. Und die hat gesagt, alle müssen wir sterben. Wir zwei? Wir sterben nie. Und unsere Oma? Die ist tot. Und jetzt höre ich meinen toten Vater Lazarus wieder sagen, aber nicht zu meinem kleinen Bruder wie früher,

bringe ich dich jetzt erst auf die Welt. Drucken, Christa! Drucken, Christa! Drucken. Ist es etwa tot? Drucken, Christa! Drucken, drucken! Ist es etwa tot? Jetzt! Jetzt! Vater, Mutter, Bruder, Stefan, Wolfi, Tante. Auf welchen von die Sternen seid ihr jetzt, meine lieben Toten? Hm? Und auf welchem Stern? Auf welchem Stern bin ich dann? Aller Seelen, Hörspiel von Werner Fritsch. Die alte Christa, Elisabeth Ort, die junge Christa, Jaschka Lemmert, Lazarus, Cornelius Obonia, Anna, Regina Fritsch, der junge, Wenzel Wotawa, Philomena, Elfriede Irral, Stefan Kaiser, Thomas Frank, Paul, Matthias Mametow, Hartmut Geigenbauer, Markus Hering, Erwin Gruber, Horst Eder, Pfarrer, Wolfgang Hübsch, Wolfi, Harald Krasnitzer, Kapo Grüner, Karl Ferdinand Kratzel. Tongestaltung Elmar Peinelt, Christoph Kodidek und Martin Leitner. Hospitanz David Winkler-Ebner, Regieassistenz Julia Herzog. Akkordeon Stefan Sterzinger, Geige Toni Burger, Musik Peter Keitzer, Regie Götz Fritsch. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2014. Hören Sie jetzt nach dem Hörspiel aller Seelen Luminosa, Neues von musikalischen Grenzgängern. Dazu eingangs ein Zitat des britischen Saxophonisten Evan Parker. Meine Wurzeln sind in meinem Plattenspieler. Herzlich willkommen, sagt Karl Lippekaus. Ah. chica now da kana luma ni muri bana nu akan tupi te tuplu chit da kiki da kana Der heute 56-jährige Sheik Low ist ein charismatischer Sänger mit den längsten Dreadlocks Westafrikas. Er wuchs als Sohn senegalesischer Eltern in Burkina Faso auf und zog 1978 zurück ins Land seiner Eltern. Go West, Young Man. Mit Franzosen und Musikern von der Elfenbeinküste formierte Sheik Low 7 Jahre später eine Band und ihre Aufnahmen, die sie in Paris machten, verschafften ihm einen gewissen Kultstatus. Nach einer kreativen Flaute ist Sheik Low jetzt wieder da mit seinem 5. und schönsten Album Balbalou, einer fantasievollen Mischung aus elektrischen und akustischen Klängen, absolut ungewöhnlich für den Afropop. Beim besten Stück der Platte wechselt er sich ab mit der jungen brasilianischen Sängerin Flavia Coelho. Bei anderen Stücken sind auch Umu Sangare und die Trompete von Ibrahim Malouf zu hören. Das Thema spielen sie erst ganz am Schluss, aber das hatte auch schon Lester Young in den 40er Jahren praktiziert. Die Band gibt's schon lange, sie kommen nur gelegentlich zusammen, aber wenn, dann sprühen die Funken der Inspiration. Das waren Les Amants de Juliette aus Paris, die Liebhaber einer gewissen Juliette. Das sind der großartige Trompeter Serge Adam, der Perkussionist Philipp Foch und der Keyboarder Benoît Delbecq mit ihrer neuesten CD Elektrolyse. Besonders Benoît Delbecq hat starke Affinitäten zur polytonalen und polyrhythmischen Musik der Pygmäen des tropischen Regenwalds absorbiert, vor allem inspiriert durch seinen Lehrmeister Giorgi Ligeti. Ab den ersten Tönen und Rhythmen, dem präparierten Klavier und dem Bass and Drum Groove wissen wir, wir sind in der einzigartigen Soundwelt Benoît Delbecqs. Seine Musik ist eine scheinbare Ansammlung von Widersprüchen. Struktur gegen improvisatorische Freiheit, Jazz oder kein Jazz, rigorose, mathematisch ausgeklügelte Kompositionen und Musik mit einem tiefschürfenden Feeling. Das schreibt der amerikanische Jazzpianist Fred Hirsch zu Benoît Delbecqs zweiter neuer CD in diesem Monat. Es ist sein neues Trioalbum Ink, Tinte. Der Bassist Miles Perkin lebt in Berlin. An den Drums ist der Afrikaner Emile Bayanda. Das war ein Ausschnitt aus Le Ruisseau, das Rinnsal, von und mit dem Benoît Delbecq Trio aus Paris, aus ihrem neuen Album Ink. Die Literatur um die Wende zum 20. Jahrhundert beschreibt die industrielle Welt und ihre Maschinen oft als Feinde der Kunst. Eine andere Literatur, wie die von Émile Zola oder Pierpaolo Pasolini, sieht sie mehr im Dienste des Menschen. Dann gibt es noch die Science-Fiction-Literatur, die eine futuristische Welt entwarf, wie etwa bei Jules Verne und H.G. Wells. Hier enthüllt die Maschine ihre Seele. So beginnt eine französische Rezension für das neue Album von Sylvain Rifflet, Saxophonist, Klarinettist und Komponist in Paris. Es trägt den Titel Mechanics. Ich würde gar nicht so weit zurückgehen und einfach sagen, Rifflet untersucht hier auf ganz faszinierende Weise die Motorik, die eine Musik überhaupt in Gang setzt. Zum Interview kam Sylvain Rifflet in Paris mit einem kleinen Tretroller und er wirkte auf mich ein bisschen wie ein Bruder Arthur Rimbauds. Er nahm sich unendlich viel Zeit, um mit mir über seine Musik und über uns zu sprechen. Auch der Atem gehört, wie wir gerade gemerkt haben, zu seiner Musik. Zwei Stücke des musikalischen Außenseiters schlechthin, Moondog, präsentiert Sylvain Rifflet auf seinem neuen Album Mechanics. Dazwischen eine große Hommage an den von der klassischen Musik oft herablassend behandelten oder belächelten Philip Glass. Inspiriert durch dessen Minimal Music zeigt Sylvain Rifflet, wie wunderbar sich repetitive Strukturen zur dramatischen Gestaltung eignen. Seine imaginären Maschinen, ein Dutzend Stücke sind es, sind die Vehikel für einen poetischen Hörtrip. Sylvain scheint es wenig zu kümmern, ob man seine Musik nun Post-Jazz oder Post-Jazz-Rock oder was auch immer nennt. Es gibt wenig Neues auf diesem Gebiet, das so sehr wie aus einem Guss klingt, wie dieses bemerkenswerte Album Mechanics. Thank you. Von musikalischen Grenzgängern heute im Deutschlandfunk. Auch der junge elsässische Multiinstrumentalist Mathieu Metzger entpuppt sich wie Sylvain Rifflet, der im hektischen Paris sich seine Klangoasen schafft, als ein moderner Dachkammerpoet der Klänge. Jedes Stück seiner Solo-CD Self-Cooking stellt ein kleines imaginäres Orchester vor. In Présenté Arm, präsentiert die Waffe, klingt das zum Beispiel, alles von ihm selbst gespielt, so. I'm Das war Saida von und mit Anis Ben Halak aus der britischen CD The Best Arabic Music You've Never Heard. Vielleicht ein wenig hochgestochen, dieser Albumtitel, aber Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk. Und nach diesen Ausflügen in die französische abstrakte Klangmalerei und zuletzt nach Algerien, jetzt wieder ein Blick in ein Songbook, nämlich das von Antonio Carlos Jobim. Der folgende Künstler sagt: Ich wurde geboren in Manaus, das liegt im Herzen des Amazonas und das hat meine ganze Klangwelt beeinflusst. Es hat wirklich meine Konzepte von Rhythmus und Atmosphäre geprägt. Alles kommt von daher. Auf jeder seiner Platten hatte der Gitarrist und Perkussionist Vinicius Cantuaria einen Song von Jobim und jetzt hatte sich den Wunsch erfüllt, ein ganzes Album mit Werken des Girl from Ipanema-Komponisten zu bestücken. Doch erstmal waren die Beatles seine Favoriten, denn mit 12 Jahren hörte Vinicius sie in Brasilien und er rannte jedes Mal aus der Schule nach Hause, um wieder ihre Songs im Radio zu erwischen. Danach kamen Jobim, Sinatra, Miles Davis und viele andere, mit denen Vinicius Cantuaria sein musikalisches Utopia bevölkert. Ich bin mehr Brasilianer, wenn ich von Brasilien entfernt bin, sagt er lachend, der seit vielen Jahren in New York lebende Musiker. Os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. E o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e no entanto volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retrato eu teimo em colecionar. Desconsolo que cansei de conhecer novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Vinicius Cantuaria sang Antonio Carlos Jobim. Es gibt die Bastler und es gibt die Homeboys, die nur zu Hause hocken und stundenlang alleine zur Gitarre sanfte Lieder singen. Es gibt aber auch die großen Instrumentalisten, die eine Bühne betreten und uns durch ihr in harter Arbeit angeeignetes Können begeistern. Zu ihnen gehört unzweifelhaft die in den USA lebende Jazzklarinettistin Anat Cohen, die gebürtig aus Tel Aviv stammt. Wir hatten eine Klarinette im Haus, sagt sie. Mein Vater hatte sie in Paris gekauft, aber keiner wusste eigentlich so recht, warum. Wahrscheinlich war sie auf einem Flohmarkt einfach sehr günstig zu haben und er wollte ein ausgefallenes Souvenir aus Paris mitbringen. Als er sie einmal zusammenbaute und 3-4 Töne damit rausbrachte, sagte ich sofort, das ist ja cool, lass mich das doch mal probieren. Anat Cohens Musik ist, wie man in Amerika sagt, all over the map. Sie hat schon die Klänge Amerikas, Brasiliens, Frankreichs, Kubas, Südafrikas und vieles andere auf ihren Platten verewigt. Natürlich auch die Musik aus ihrer Heimat, Israel. Sie hat sich dem Werk John Coltranes gewidmet, Jobims, den wir gerade hörten, Benny Goodmans, Sam Cooke, Jacques Brel oder Edith Piaf haben ebenfalls Spuren bei ihr hinterlassen. Und hier praktiziert sie nun mit 3 ausgezeichneten brasilianischen Musikern die hohe Kunst des Choro. We'll be right back. War Annette Cohen. Ihr neues Album heißt Luminosa. Von Brasilien nach Griechenland zu einem erstaunlichen Lyraspieler, der auf dem neuen Album des Jazzsaxophonisten Charles Lloyd mitmacht. Sokratis Sinopoulos heißt er. Er sagt zu seiner Musik: Zu Beginn des Projekts mit meinem Quartett stand die Idee, mit universeller Musik zu experimentieren, anstatt griechische Musik zu spielen, und dabei auf die Suche nach einem traditionellen und zugleich globalen Klang zu gehen. Rückblickend wird mir klar, dass entgegen unserer Absicht unsere Musik doch stark vom Hellenismus geprägt ist. Hören Sie das Sokratis Sinopoulos Quartett. Die CD heißt 8 Winds, 8 Winde. Von Griechenland jetzt noch weiter nach Armenien. Der Jazzpianist Tigran Hamasyan hegte seit langem den Wunsch, zu religiösen Gesängen zu improvisieren. Diese liturgischen Gesänge arrangierte Tigran und suchte dafür nach Sängerinnen und Sängern, die diese Musik so natürlich wie möglich ohne Vibrato singen können. Es sind Gesänge aus grauer Vorzeit, die bis ins 12. Jahrhundert reichen. Im Oktober 2014 entstand dieses erstaunliche Album Luis Illuso, Licht des Lichtes, das gerade veröffentlicht wurde. Eine geradezu magische Erforschung der Möglichkeiten, sehr alte Musik mit neuen Mitteln zum Leuchten zu bringen. Hören Sie jetzt noch Tigran Hamasyan und den staatlichen Kammerchor Erivan. Thank you. Musik des großen armenischen Komponisten Komitas, der in Paris gelebt hat, gespielt von dem Jazzpianisten Tigran Hamasyan und gesungen vom Yerevan State Chamber Choir unter der Leitung von Harutyun Topikyan. Damit geht unsere Sendung mit Musik von Grenzgängern zu Ende. Zusammengestellt hat Ihnen das Programm Karl Lippegaus.